Viele Schüler heutzutage haben keine beruflichen Träume und sagen jetzt schon offensichtlich, dass sie nach der Schule Hartz-IV-Empfänger werden wollen. Hallo zusammen, willkommen nach Smalltalkers, ich bin Leonid. Und ich bin Gustavo. Und unser heutiges Thema ist die Zunahme der Gewalt gegen Lehrer in den deutschen Schulen. Und zwar ist ein Brief veröffentlicht worden von den Lehrern der Gemeinschaftsschule Bruchwiese in Saarbrücken. Der Brief behandelt Gewalt gegen Lehrer. Es handelt sich um psychische Gewalt, um physische Gewalt, Beleidigungen. Es werden dann auch Situationen geschildert, die vollkommen außerhalb der Norm des Schulalltags, wie man es gewohnt war, schildern. Dieser Brief hat hohe Wellen in die Öffentlichkeit geschlagen, sodass eine Umfrage von der FOS gemacht wurde, wo ca. 2000 Lehrer befragt wurden. Und die Ergebnisse waren ehrlich gesagt erstaunlich. Hier nun die Zahlen zur Forsa-Umfrage, und die nicht allzu erfreulich sind. 64% der Lehrerinnen und 51% der Lehrer sehen eine Gewaltzunahme in den letzten 5 Jahren. 55% der befragten Lehrkräfte geben an, dass es an ihrer Schule psychische Gewalt, also Beschimpfungen, Bedrohungen, Belästigung und so weiter gab. Große Unterschiede je nach Schulform. 81% der Hauptschullehrer, 72% der Gesamt- und Förderschullehrer, 61% der Realschullehrer, 52% der Grundschullehrer und 41% der Gymnasiallehrer. 23% der Befragten waren selbst von psychischer Gewalt betroffen. 13% bei den Gymnasiallehrern, 45% bei den Hauptschullehrern und 49% Förderschullehrern. Die psychischen Angriffe gingen mehrheitlich von Schülerinnen aus und Schülerinnen und Schülern, 63%, und Eltern, 53%. 77% der Befragten gaben an, dass Internetmobbing in den vergangenen 5 Jahren zugenommen habe. Das sind in etwa die Eckdaten dieser Umfrage, die ganz deutlich machen, dass Gewalt in den Schulen in Deutschland ein immer stärkeres Problem darstellt, und zwar in jeglicher Form. Ferner ist es auch so, dass festgestellt wird, dass auch wenn es variiert, je nach Schulform und je nach Bundesland und Ballungsgebiete, dass der Trend überall der gleiche ist. Die Gewalt nimmt bundesweit in den Schulen zu. Einer der Gründe der Zunahme der Gewalt ist die Atmosphäre in den Schulen, die Atmosphäre unter den Schülern. Die Experten sagen, dass viele Schüler heutzutage wirklich ziemlich aussichtslos sind. Viele Schüler heutzutage haben keine beruflichen Träume und sagen jetzt schon offensichtlich, dass sie nach der Schule Hartz-IV-Empfänger werden wollen. Ja, das heißt also auch, die Bild-Zeitung hat auch vor einigen Tagen 2 Artikel zum Thema veröffentlicht. Und hier wird nun mal auch angeprangert von den Lehrern, dass viele Schüler keine Ambitionen aufweisen. Das heißt also, sie sind vollkommen sozial resigniert und sie stammen auch aus Haushalten, in denen diese Problemstellungen, das heißt der sozialen Resignation und Stagnation, tatsächlich dann auch sich widerspiegelt im Verhalten der Schüler. Das heißt also, keine Ambitionen, keine Träume, keine Perspektiven. Und das heißt, wie kann man dem entgegenwirken? Das, was tatsächlich dann auch in den Artikel gesagt wird, ist, dass die Schüler, nicht nur die Schüler, sondern auch die Eltern stärker eingebunden werden sollten. Sie sollten stärker zur Verantwortung gezogen werden. Das Problem ist, dass zum Teil auch die Eltern der Kinder, die nun mal die größten Probleme darstellen im Rahmen des Lehrbetriebs, teilweise auch durch Gewalt, letztlich kaum erreichbar sind, weil sie sich offensichtlich auch des Öfteren kaum für die Kinder selbst und ihre Schullaufbahn interessieren. Das heißt also, eine proaktive Haltung der Lehrer wird dann auch als Lösungsansatz tatsächlich diskutiert. Das heißt, dass die Lehrer aktiv zum Beispiel auch mit Hausbesuchen und gezielter Kontaktaufnahme der entsprechenden Familien versuchen, die Eltern dahingehend zu involvieren, dass die Kinder tatsächlich ein größeres Interesse bilden für eine bessere Bildung und dementsprechend dann auch mehr Perspektiven im Leben. Ja, Gustavo, im Prinzip ist die Schule der Spiegel der Gesellschaft und alle Probleme, die es in der Gesellschaft gibt, reproduzieren sich in der Schule. Und die Lehrer haben eigentlich nur mit Symptomen zu tun und können die eigentlichen Probleme nicht lösen. Was mir ein bisschen in dieser Studie und in diesen Artikeln fehlt, ist die Angabe, ist die Information über die Schulen, die tatsächlich sehr gewalttätig sind. Mich würde auch tatsächlich interessieren, aus welchen Familien sie kommen, aus welchen Schichten sie kommen. Vielleicht auch territoriell, ist das in Großstädten stärker oder in kleinen oder in Dörfern oder Kleinstädten wiederum präsenter. Diese ganze Information fehlt und ohne diese Information kann man, glaube ich, das Problem nicht so gut analysieren und besprechen. Also ich sehe es ähnlich, aber das Hauptproblem, das ich hier erkenne, ist, dass Lehrer nicht zeitgleich auch Sozialarbeiter sein können, sie sind dafür nicht ausgebildet und die Lehrer müssen nun mal den Lehrstoff dann auch an den Mann bringen. Das heißt also, sie unterrichten. Jetzt daraus dann auch noch den Beruf dahingehend auszuweiten, dass sie tatsächlich auch noch um die Familien der Schüler kümmern müssen, weil sie nicht in der Lage sind oder nicht die Ambitionen haben, den Unterricht zu folgen oder gar gewalttätig sind, halte ich für zu weitgreifend. Das, was auch im Artikel mitunter auch von der Bild-Zeitung dargelegt wird, ist, dass sich das Problem dahingehend dramatisiert, dass tatsächlich viele Lehrer aus Problemschulen sich versetzen lassen. Das heißt also, die Frage ist, wie entwickeln sich dann bestimmte Schulen, die besonders problematisch sind? Ich denke, dass dann auch die Motivation der Lehrer enorm stark abnehmen wird. Das heißt nicht, dass die Lehrer dann jetzt sich den Drang verspüren, tatsächlich noch mehr Stunden zu investieren, sich noch mit den Eltern, die offensichtlich auch zum Teil komplett desinteressiert sind, auseinanderzusetzen. Ich sehe da, vielleicht ist die Ganztagsschule eine Alternative. Das heißt also, dass Kinder dann tatsächlich weniger Zeit sozusagen in den ursprünglichen sozialen Milieus verbringen und dafür dann sozusagen in einer Art Staatsobhut sozusagen erzogen werden, das heißt über möglichst langen Zeitraum, Unterricht, Nachhilfe und so weiter und so fort, das mit eingebunden vielleicht dann auch mit psychologischer Betreuung. Aber die Frage natürlich, die sich dann immer stellt, sind die Kosten. Das heißt also, wenn es weite, breite Gesellschaftsschichten gibt, die sich damit abfinden, wir werden von Hartz IV leben wollen oder müssen, wir haben keine Lust, etwas anderes zu tun und das sich dann von Generation zu Generation vererbt, zeitgleich dann auch mit einer enormen Frustration und mit einer niedrigen Gewaltschwelle, ist natürlich ein enormes Problem, das aber meiner Sicht nach auch über Jahrzehnte hinweg in Deutschland verschleppt worden ist. Denn das Problem ist ja nicht erst gestern aufgetreten. Ja, aber schwierige Schüler gab es immer und schwierige Schulen gab es auch immer. Ist das Problem jetzt wirklich so brisant und schlimmer geworden im Vergleich zur Vergangenheit? Ja, das, ich meine, jetzt nur ausgehend von den Zahlen. 6% aller Lehrer in Deutschland haben jetzt tatsächlich dann auch zum Besten gegeben. Wir sprechen ja von 45.000 Lehrern in Deutschland, dass sie physische Gewalt durch Schüler erlebt haben. Aber sagt das über die Schüler? Welche Änderungen gab es in der letzten Zeit, die dazu geführt haben? Es ist ja ganz klar, dass die Artikel so ganz klar anzeigen, dass es jetzt inzwischen Dimensionen erreicht hat, die man vorher nicht kannte. Ja klar, aber die Frage ist halt, warum jetzt? Was passiert? Wie gesagt, was passiert dann in der Gesellschaft, sodass die Schüler so gewalttätiger werden? Ja, offensichtlich ist es so, dass inzwischen soziale Milieus entstanden sind, das spiegeln die Kinder wieder. Aber es gibt offensichtlich gesellschaftliche Gruppen, gesellschaftliche Schichten, die überhaupt keine Perspektive mehr für sich sehen und sich dann auch dementsprechend die Sinnfrage stellen, wozu tatsächlich Zeit zu investieren, um sich weiterzubilden, um zur Schule zu gehen, der Schulpflicht nachzugehen, sich adäquat zu verhalten, wenn es tatsächlich auch sozioökonomisch überhaupt keine Aufstiegsmöglichkeiten gibt und es tatsächlich dann auch soziale Milieus gibt, in denen seit Generationen von Sozialtransfers gelebt wird und es überhaupt keine Ambition gibt, daran etwas zu ändern. Das heißt also, ich denke nicht, dass man das schnell lösen kann und ich denke nicht, dass das in den Schulen gelöst werden wird. Ja, deswegen finde ich, dass diese Information über die Schule fehlt. Mir wäre super interessant zu wissen, um welche Schüler, aus welchen Milieus diese Schüler kommen. Aber vielleicht kommt es in der nächsten Studie, in der nächsten Umfrage. Aber was denkt ihr? Findet ihr das Problem der Gewalt an der Schule super wichtig? Oder denkt ihr, dass es an sich dann noch ein überschaubares Phänomen darstellt und die Lehrer einfach übertreiben? Schreibt in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte hinterlasst uns ein Like und abonniert unseren Kanal. Und wenn euch unser Content tatsächlich gefällt, könnt ihr uns gerne unterstützen. Links zu Bitcoins, PayPal und Patreon sind in der Beschreibung. Danke und ciao. Danke und ciao.